Есть будем в ресторане. Wir essen im Restaurant. Он открыт целый день. Es ist tagsüber geöffnet. С 8 утра до 12 ночи. Von 8 Uhr morgens bis 12 Uhr abends. Когда завтрак? Wann gibt es Frühstück? Мы завтракаем в половине девятого. Wir frühstücken um 8:30. А обед? Und Mittagessen? Обедаем в 14 часов. Wir essen zu Mittag um 14. И ужинаем в 19 часов. Und Abendbrot um 19 Uhr.